بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سوق بيت الله دم هاند فيلتن ان الله سيجن هايلتن البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Rechtsleitung ist die Rechtsleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah. Und jede Bid'ah ist in der Hölle. Liebe Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns oder ist entsandt worden, kurz bevor der Tag der Auferstehung eintrifft. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn entsandt als ein Verkünder froher Botschaft und als ein Warner. Derjenige, der ihm gehorcht, ist rechtgeleitet. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, der schadet nur sich selbst und schadet Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, einen Hadith, den der edle Gefährte Abu Huraira radiallahu anhu ardah, dessen Name eigentlich Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi ist, er ist derjenige, der mit Abstand die meisten Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Unter anderem deswegen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in einer Überlieferung heißt, für ihn Dua gemacht hat, dass er eben die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mehr vergisst. Und er sagte uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah." Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, yatluna kitab Allah, Allahs Buch rezitiert, ويتدارسونه بينهم und es sich untereinander lehrt, إلا نزلت عليهم السكينة, dann steigt auf sie die Ruhe herab, وغشيتهم الرحمة, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, وحفتهم الملائكة, und die Engel umgeben sie, وذكرهم الله في من عنده, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 215 bis 218 von Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Sag, was auch immer ihr an Gutem ausgebt, so soll den Eltern, den nächsten Verwandten, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, den Waisen, den Armen und dem Sohn des Weges zukommen. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Und was auch immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Und Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fih. Sie fragen dich nach dem Schutzmonat, danach in ihm zu kämpfen. Qul qitalun fihi kabir. Sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Aber von Allahs Weg abzuhalten und ihn zu verleugnen und von der geschützten Gebetsstätte abzuhalten und deren Anwohner von ihr zu vertreiben, ist noch schwerwiegender bei Allah. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Diejenigen aber, die glauben und diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs Weg abmühen, sie erhoffen auf Allahs Erbarmen. Wallahu ghafurur rahim. Allah ist allvergebend und barmherzig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg dazu verleihen, dass wir diese Verse richtig lehren und richtig verstehen und verinnerlichen und umsetzen und weitergeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Nafaqah oder Sadaqah. Was sollen sie ausgeben? Und dieser Vers weist darauf hin, dass das Fragen und das Verlangen nach Wissen allgemein ist eine edle Vorzüglichkeit. Und je nachdem, was für eine Art Wissen es ist, wenn es um Wissen geht über Allah subhanahu wa ta'ala und seine Religion, dann ist das edelste Wissen, nach dem man strebt. Und je nachdem gibt es eben Stufen von Wissen. Und weil die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach diesem gefragt haben, was sie ausgeben sollen, hat Allah subhanahu wa ta'ala Verse herabgesandt, die bis zu kurz vor dem Tag der Auferstehung von den Menschen noch rezitiert werden. Und das ist eine edle Sache. Und die weist darauf hin, auf den guten Charakter der edlen Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen. Sag als Antwort, und hier ist ein Beweis darin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht alles weiß, sondern er weiß nur das, was Allah ihm beigebracht hat. Und als sie ihn gefragt haben, wusste er die Antwort nicht, sondern er wartete auf die Offenbarung und der Prophet und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dann mitgeteilt, was er sagen soll. Sag, was immer ihr an Gutem ausgebt, soll den Eltern, den nächsten Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges zukommen. Und hier ist die Reihenfolge natürlich auch entscheidend, aber erst einmal die Eltern. Die Eltern sind bekannt und die nächsten Verwandten wie die Geschwister, die Kinder, die Onkel und die nächsten Verwandten gemeint ist, verwandt ist mit dir in diesem Sinne jeder, der mit dir denselben Großvater hat, selbst bis zur vierten Generation nach aufwärts. Also dein vierter Großvater ist wer? Ist dein erster Großvater ist dein Großvater. Dann kommt der Urgroßvater, dann kommt der Ururgroßvater und dann kommt der Ururgroßvater. Das ist der vierte Großvater. Wenn du mit jemandem verwandt bist, bis zum vierten Urgroßvater, dann bist du noch mit ihm, dann gehört er noch zu deinen Verwandten. Genau. Und den Waisenkindern, die Waisenkinder sind bekannt, haben wir schon öfter gesagt, die Waisenkinder sind diejenigen, die gestorben sind, während sie noch nicht islamisch vollreif waren, also den Buruch noch nicht erreicht haben, und Astaghfirullah, nicht diesen gestorben, sondern ihr Vater ist gestorben. Ja. Also der Vater ist gestorben und sie haben die Pubertät noch nicht erreicht. So kann man es ausdrücken. Denn was sind die Anzeichen dafür, dass man islamisch reif ist? Erstens, entweder Achselhaarwuchs oder Schamhaarwuchs oder Samenerguss. Und bei der Frau ist noch eine Sache hinzugefügt. Eine vierte Sache, und zwar die Menstruation. Und oder bei beiden, wenn sie 15 Jahre erreicht haben. Bei 15 Jahren spätestens, wenn eines von diesen Anzeichen eingetreten ist, dann ist der Mensch im Islam vollreif und ihm sind die Pflichten auferlegt worden, die einem ganz normalen erwachsenen Muslim auferlegt worden sind. Den Armen, die sind bekannt, ist derjenige, der nicht das vorfindet, was er braucht. Er hat nicht das, was ihm ausreicht zum Leben. Und dem Sohn des Weges. Sohn des Weges ist jemand, der auf einer Reise war und dessen Vermögen ihm ausgegangen ist, weil er es eben verloren hat oder einfach nicht mehr genug Vermögen hat, um nach Hause zurückkehren zu können. Diese Person, ihr gewährt man Unterschlupf und man bedient sie gastfreundlich und ihr darf man Zakat geben, sodass sie wieder ihren Weg nach Hause findet. Das ist der Sohn des Weges. Ibn Sabil. Und was auch immer und ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Yadul Mu'ti al-Ulya. Das heißt, die Hand des Gebenden ist die höhere Hand, bessere Hand. Und wabda biman ta'ul, und fange bei denjenigen an, für die du aufkommen musst oder deren Unterhalt du zahlen musst. Und dann sagt er eine Reihenfolge. Ummaka, deine Mutter, wa abak, dein Vater, wa uchtak. Also das ist die Reihenfolge der diejenigen, die ein Anrecht darauf haben, dass du ihnen Spenden gibst, wenn du also denjenigen, für die man aufkommt, den muss man sowieso spenden. Deswegen beginnt man mit denen. Den muss man sowieso Geld geben. Also die beste Sadaqa ist für die beste Sadaqa, die man seiner eigenen Familie gibt. Zum Beispiel der Ehefrau. Der beste Sadaqa ist das Essen, was du in den Mund deiner Ehefrau tust. Das ist eine der besten Formen der Sadaqa. Und das ist auch eine Form der Sadaqa. Und mit solchen Leuten fängt man an. Aber danach, wer kommt als nächstes? Selbstverständlich die Eltern. Ummaka wa abak, deine Mutter, dein Vater, wa uchtak, deine Schwester, wa achak, dein Bruder, thumma adnak, adnak. Und dann nach und nach immer der nächste Verwandte. Also je näher man einem Verwandten ist, desto eher hat er ein Anrecht darauf, dass man ihm Spenden gibt, wenn er bedürftig ist. Innaha la tujzi'u nafsun an ukhra. Oder innaha la tujza nafsun an ukhra. Also es reicht nicht aus, fragen später schon. Es reicht also nicht aus, wenn man einer von diesen Personen gibt und sagt, ich habe jetzt meine Pflicht getan. Nein, das reicht nicht aus. Wenn es Bedürftige gibt in der Familie, hilft man jedem, dem man helfen kann. Und kann nicht sagen, ich helfe einer Person und dann reicht es aus. Nein, das reicht nicht. Und der Hadith ist bei Nasa'i und Al-Jami' von As-Suyuti und der ist sahih. Des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und was auch immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Walhamdulillah. Ein edler Vers. Sonst müssten wir unsere Taten aufschreiben. Und merken und am Tag der Auferstehung vielleicht noch Zeugen bringen und sagen, ich habe gebetet in dem Tag und so weiter und so fort. Das könnten wir nicht tun. Und so war, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, Alhamdulillah. Das ist für uns sehr, sehr gut. Und für die sind natürlich schlecht, ja. Aber Alhamdulillah für die Muslime gut. Und also der Vers, der ist auch ein schöner Abschluss. Warum? Weil er sagt, und was auch immer ihr an Gutem tut, nicht nur dieses Spenden, sondern überhaupt, was auch immer ihr an Gutem tut, Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber Bescheid, weil er der Allwissende ist. Und des Weiteren sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. Das heißt, Allah ist gut und er akzeptiert nur Gutes. Oder er nimmt nur Gutes an. Und das, was man vorfindet, vor bei manchen Menschen, dass sie eben ausgeben von dem, was sie selbst nicht mögen, das ist ein offenkundiger Widerspruch zur Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوْدِي أَجْلَوْبْ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. Gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen. وَمِمَّا أَخْرَجِنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und jetzt sagt er den entscheidenden Satz. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid, und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Diese Spende, die ihr gebt, braucht ihr auch er überhaupt nicht. Ob sie gut ist oder schlecht ist, sondern ihr tut es für euch selbst, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala über alles Bescheid weiß, es geht also nichts verloren, und er wird uns belohnen für dies, was wir für ihn ausgegeben haben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vorgeschrieben ist euch zum Kämpfen, vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Und das ist indirekt, das ist nicht, das ist die Passivform, ne? Vorgeschrieben ist es euch zu kämpfen. Wer hat es vorgeschrieben? Allah subhanahu wa ta'ala. Wie lange ist es uns vorgeschrieben? Ist es vorgeschrieben vorbei oder immer noch angültig? Sondern es hängt ab von der Situation. Solange es Schirk gibt und Fitna gibt, dann ist es euch vorgeschrieben zu kämpfen. Solange es Schirk gibt und Fitna gibt, kämpft man gegen Schirk und gegen die Fitna. Kein Mensch, gläubiger Mensch ist damit zufrieden, dass es irgendwo jemand angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass manche Leute ihre Religion behalten dürfen. Aber solange es Schirk gibt und Fitna hier gemeint ist, irgendwie eine Form oder irgendwie irgendeinen Ort, wenn jemand zum Unglauben gezwungen wird oder nicht die Muslime die Oberhand haben dürfen oder die Muslime nicht ihre Religion ausleben dürfen oder die Muslime versucht werden zum Unglauben zu bringen, das ist eine Form der Fitna, der großen Fitna, gegen die man ankämpfen muss mit den Mitteln, die man einem zur Verfügung stehen. Und kein Muslim ist damit zufrieden, dass zum Unglauben aufgerufen wird und er wird niemals damit zufrieden sein. Und der Prophet s.a.w. sagte, wer von euch eine üble Sache sieht, der soll sie verändern mit der eigenen Hand. Und wenn er es nicht kann, dann mit seiner Zunge. Und wenn er es nicht kann, dann soll er es wenigstens im Herzen verabscheuen. Oder soll dann wenigstens seinem Herzen, also soll es in seinem Herzen verabscheuen. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Und dies ist der wenigste Anteil an Glauben, den man haben darf. Oder haben muss, mindestens. Vorgeschrieben ist es euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Warum ist es den Muslimen zuwider zu kämpfen? Oder den Menschen überhaupt? Weil es zu Verletzungen führt. Und weil Vermögen dadurch verloren geht. Und weil Seelen dadurch verloren gehen. Und wie lange ist es vorgeschrieben zu kämpfen? Als muslimisches Land. Sie kämpfen so lange, bis die anderen entweder Muslime werden oder die Jizya bezahlen oder der Krieg fertig ist. Eine von den drei Sachen. Eine von den drei Sachen. Na. Und man verabscheut also das Kämpfen an sich natürlicherweise. Man verabscheut das Kämpfen an sich natürlicherweise. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und das weist darauf hin, dass nicht die Neigung, Al-Hawa, das bestimmt, was gut ist und was schlecht ist, sondern Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht ist euch etwas zuwider, was während es gut für euch ist. Und zwar, warum? Warum ist es gut für euch? Durch den Dschihad im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gemäß den Regeln, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesetzt hat. Dadurch gewinnen die Muslime an Ehre, an Sieg und die Religion wird verbreitet. Und die Belohnung der Muslime durch den Dschihad und die Märtyrer und die Kriegsbeute. Das sind alles Dinge. Riesige Vorteile von dem Kämpfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und gemeint hier mit der Religion verbreiten ist nicht, weil, wie es im Christentum gewesen ist, dass missioniert wird in dem Sinne, dass man die Leute zum Christentum zwingt. Nein, das ist nicht gemeint hier. Und das darf man auch nicht so verstehen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, seine Verse widersprechen sich nicht. Und er sagt es subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Das heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Niemand darf also zum Islam gezwungen werden. Niemand darf zum Islam gezwungen werden. Sehr wohl aber darf er gezwungen werden, Jizya zu bezahlen, wenn er seine Religion behalten möchte. Was im Grunde genommen viel, viel weniger ist als Zakah. Viel, viel weniger ist als Zakah, die Muslime zahlen müssen. Na, das ist also keine ungerechte Sache, denn von den Kuffar wird keine Zakah verlangt. Von den Kuffar wird keine Zakah verlangt. Von ihnen wird Jizya verlangt. Na, oder sie treten in die Barmherzigkeit Allahs ein. Dann ist es noch besser für sie. Wenn jemand die Barmherzigkeit Allahs tritt, dann wird er jenseits zu den Gewinnern gehören. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Denn das Unterlassen des Dschihad im Namen Allahs führt dazu, worin sich die Muslime heutzutage befinden. Sie werden regiert, sie werden unterdrückt, sie werden beleidigt. Der Koran wird sogar mit Füßen getreten im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Blut der Muslime wird vergossen und ihre Heiligtümer werden vernichtet und die Heiligtümer wie in Jerusalem wird betreten von Füßen, die unrein sind. Denn der Prophet, der Allah sagt im Koran, innama al-mushrikuna najas. Die Mushrikin sind, oder die Mushrikun sind unrein. Und kein Zweifel, dass die Juden, Christen sind unrein. Und damit ist gemeint die Unreinheit des Glaubens. Nicht die Unreinheit an sich, denn wenn man einem Juden Christen die Hand gibt, muss man sich davon nicht reinigen. Aber die Unreinheit des Herzens, Schirk, Kufr, Nifaq, was auch immer sie im Herzen haben, Frevel, Fisq, das ist selbstverständlich. Und das geschieht, weil die Muslime, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, er sagt zu uns in einem edlen Hadith, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ sagte Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Hadith bei Abu Dawud, rahimahullah und Al-Jami' und bei anderen, er sagte, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ wenn ihr anfangt, Handel zu treiben, indem ihr عِينَةِ macht. Gleich erkläre ich, was bedeutet عِينَةِ. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ und ihr euch festhaltet an den Schwänzen der Kühe. وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ und ihr zufrieden seid mit der Saat oder mit der Landwirtschaft. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ und ihr unterlässt den Jihad, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auf euch eine Erniedrigung herabsenden, لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ die er nicht wegnehmen wird, bis ihr wieder zu eurer Religion zurückkehrt. Und Al-Ina ist eine Form des Selbstbetrugs, ist eine Form des verbotenen Handels, eine Form des Riba, eine üble Form, eine Anzeichen, das ist eine Sache, subhanallah, wo man weiß, dass der Prophet s.a.w. die Wahrheit gesprochen hat und dass er ein wahrer Prophet ist. Ina, nur kurz gesagt, und das ist auch schon inshallah die gesamte Bedeutung, aber wollen wir keinen Fiqh machen, sondern nur Tafsir, aber das alles beinhaltet, damit der Hadith versteht. Und zwar Ina bedeutet folgendes. Also ich möchte von dir 5000 Euro leihen. Okay? So. Du hast ein Auto. Dann sage ich zu dir, lieber Bruder, ich kaufe es von dir für wie viel? Für 10.000. Genau. Ich kaufe es dir für 10.000. Dann, das war kein Problem. Jetzt eigentlich gehört mir das Auto für 10.000. Das Auto ist aber immer noch in der Garage. Das haben wir gar nicht bewegt, das Auto. Okay? Es bleibt in der Garage. Und jetzt sage ich, pass auf, ich verkaufe es für dir für 5.000 Euro. Okay? Was ist im Grunde genommen jetzt passiert? Im Grunde genommen, ich habe jetzt 10.000 Euro bei dir Schulden. Du gibst mir jetzt deine 5.000 flüssig, die du mir bezahlst für das Auto, das du mir verkauft hast. Wunderbar, kein Problem. Aber du bekommst dann noch 10.000 von mir. Du bekommst 5.000, die du von mir gegeben hast, die gebe ich dir wieder zurück praktisch, plus nochmal 5.000 dazu an Zinsen. Und alles das gemacht worden, warum? Damit wir uns selbst betrügen, weil du darfst mir nicht 5.000 ausleihen, damit ich dir 10.000 zurückgebe, aber und deswegen hast du eine Ware dazwischen gestellt, okay? Und das nennt man At-Tabayu' bil-Ina, okay? Das Kaufen oder Handeln mit Ina, okay? Und das ist Haram. Das ist eine klare Form des Zinses, nur ein Versuch, das Ganze zu hintergehen. Und die Frage ist, als ich das erste Mal meinem Lehrer gehört habe, dieses Thema, Sheikh Abdul Mu'tad al-Dahir, habe ich mir gedacht, subhanallah, wer macht denn sowas? Und dann hat sie mir gesagt, kennst du nicht den Zug bei uns hier in Jeddah? Also in der Stadt, ja, die machen das dort. Ich brauche nicht den Zug. Das wird gemacht, okay? Das wird gemacht, subhanallah. Besonders bei Auto kaufen, verkaufen. Einer braucht einfach flüssiges Geld, dann kauft er und verkauft das Auto im gleichen Moment und bekommt dann praktisch Geld und muss viel mehr Geld zurückgeben. Das ist ganz klarer Zins, weil das Auto ist auch gar nicht bewegt worden und gar nichts. Okay? Und das ist eine Form des Zinsgebens und Nehmens. Na, subhanallah. Aber allein für den Verkauf ist schon ein Fehler passiert. Und insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Warum? Weil diese Sache, also ich habe den Hadith erwähnt, wegen des Unterlassen des Dschihad im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen habe ich den Hadith erwähnt. Und der Dschihad, damit man nicht falsch versteht, wird gemacht für eine gerechte Sache. Der Dschihad wird gemacht für eine gerechte Sache. Es gibt Menschen, denen verweigert wird, als Muslime zu leben. Wenn es Staaten gibt, die verweigern, dass die Muslime als Muslime leben, dann wird der Kampf angesagt. Nicht ich, du, er, sie, es. Nein, natürlich der muslimische Staat, keine Frage. Weil es bringt nichts, alleine anzugehen. Ja. Aber solche Staaten, die den Menschen nicht erlauben, den Islam zu leben, solchen Staaten wird der Krieg erklärt, zweifellos. Und da brauchen wir sich dafür schämen, gar nichts. Des Weiteren akzeptiert der Muslim niemals, dass er akzeptiert es nur gezwungenermaßen, das regiert wird mit anderen Gesetzen außer Allahs, subhanahu wa ta'alas Gesetz. Denn, und der Beweis dafür ist, in dem im Alltag leben, ist der Diebstahl, die hohe Anzahl an Diebstahl, an Betrug, an Vergewaltigung, an Sinna, an Khamr, an Lügen, an Betrug, an Bestechungen, an Zinsen und alles mögliche. All das ist ein Ergebnis dessen, dass Allahs Gesetze nicht ausgeführt werden. Und wer sind diejenigen, die Angst davor haben, dass Allahs Gesetze umgesetzt werden? Die Betrüger selbst. Denn wenn einem Menschen einmal seine Hand abgehackt wird, dann wird er nicht noch ein zweites Mal stehlen. Der wird nicht noch ein zweites Mal stehlen. Und wenn nicht, wird er sich wundern, was ihm passiert. Und diejenigen, die dagegen sind diejenigen, die Angst davor haben. Wer hat Angst davor, wegen Sinna 100-mal ausgepeitscht zu werden? Der Sinna begeht. Sondern die anderen nicht. Die anderen nicht. Oder derjenige, der Angst hat, weil er verheiratet ist, gesteinigt zu werden. Denn derjenige, der im Islam, der mal verheiratet ist oder war, der wird im Islam gesteinigt, wenn er Sinne begeht. Okay? Und deswegen, das sind diejenigen, die Angst davor haben, dass die Scharia Allahs umgesetzt wird. Plus, die Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala macht keinen Unterschied zwischen einem Armen und einem Reichen. Ich meine damit, dass die Gesetze für alle gültig sind. Natürlich, der Arme kann sein, dass aus Notwendigkeit er das stiehlt. Das wäre was anderes, ja. Aber der Islam macht keinen Unterschied zwischen dem Ausländer und dem Inländer, zum Beispiel. Oder dem Schwarzen und dem Weißen. Oder einem Europäer und einem aus dem Drittweltland, wie man so sagt, ja. Blond oder nicht blond. Oder berühmt und nicht berühmt. Oder Regierender oder Regierter. Ja? All dies macht der Islam keinen Unterschied. Deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wahrlich, wenn Fatima, die Tochter von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, gestohlen hätte, dann würde ich ihre Hand abhacken. Und deswegen hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, darin macht er keinen Unterschied. Und das ist das Gesetz Allahs. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, nur diejenigen haben Angst vor dem Gesetz Allahs, die solche Sünden begehen. Die anderen haben keine Angst davor. Also, während es gut für euch ist, im Fleisch ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Warum ist der Dschihad schlecht? Warum ist es schlecht für uns, wenn der Dschihad unterlassen wird? Denn was passiert? Die Feinde stärken sich. Die Feinde stärken sich und der Islam wird beleidigt. Der Islam wird beleidigt. Durch Zeitschriften, durch Radiosender, durch Fernsehen, durch sogenannte Muslime selbst, die den Islam beleidigen. Allah weiß, ihr aber wisst nicht, deshalb muss man auf den Allwissenden vertrauen und sich auf ihm verlassen und nicht diskutieren, was halal und was haram ist. Und wir sind unwissend. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns angeordnet hat, ist per Definition gut. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat, ist per Definition gut und richtig. Und das Beste. Denn er ist derjenige, der erschaffen hat. Und wer weiß besser Bescheid als der Erschaffer? Niemand. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie fragen dich nach dem Schutzmonat. Wieder einmal, die Gefährten, radiallahu anhum, sie fragen dich nach dem Schutzmonat. Warum? Weil das Fragen, das Streben nach Wissen eine edle Sache ist. Und diese Verse rezitieren wir und werden belohnt für jeden Buchstaben, den wir lesen, mit 10 Hasanat. Und zwar hat Ibn Kathir, rahimahullah, in seinem Tafsir erwähnt, er sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, eine Truppe nach Nakhlah entsandt hat, um über die Kuffar zu erforschen. Nakhlah, eine Ortschaft. Er hat eine Truppe von Muslimen, von Sahaba, nach Nakhlah gesandt, um die Kuffar zu erforschen. Der Führer von dieser Kompanie war Abdullah ibn Jahsh, radiallahu anhu. Unterwegs traf er Amr ibn al-Hadrami. Amr ibn al-Hadrami, er war ein Kafir aus Quraysh. Und eine Person, die Muslime sich gewünscht hatten, dass dieser nicht mehr lebt. Er war ein Kafir aus Quraysh, Amr ibn al-Hadrami. Die haben ihn getroffen unterwegs in einer Karawane. Und sie brachten ihn dann um. Und nahmen zwei weitere gefangen. Das tat Waqid ibn Abdullah. Von dieser Truppe. Na. Die Erzählung, die ich erwähne, ist bei Ibn Abi Hatim. Oder die Erzählung, die bei Ibn Abi Hatim ist, sagt, dass sie nicht wussten, ob sie im Monat Jumada waren oder schon in Rajab. Jumada, danach kommt Rajab. Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya. Es gibt erst Jumada, zweite Jumada und dann kommt Rajab. Und Rajab ist einer der Schutzmonate. Al-Ashr al-Hurum. Die Schutzmonate sind vier. Rajab, nein. Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Muharram. Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Muharram. Nein. Okay. Shawwal, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, das sind die Hajj-Monate. Drei Hajj-Monate. Und die vier heiligen Monate nochmal. Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Muharram. Okay. Nein. Auf jeden Fall wussten sie nicht, die Erzählung bei Ibn Abi Hatim heißt, sie wussten nicht, ob sie im Monat Jumada noch waren oder schon Rajab angefangen hat. Und die Erzählung von Ibn Hisham in seinem berühmten Sira-Buch, er sagt, dass sie wussten es und taten es trotzdem, weil es eben eine Chance war, diese Person umzubringen. Okay? Dann ging unter den Mushrikin und den Juden um, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die heiligen Monate entweiht. Der Prophet nahm zuerst die Beute und die beiden Gefangenen nicht an. Er nahm die Beute und die beiden Gefangenen nicht an, damit nicht gesagt wird, dass er das vielleicht noch angeordnet hat. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, wo es heißt, sie fragen dich nach dem Schutzmonat. Aber dieser edle Vers geht weiter. Sie fragen dich nach dem Schutzmonat, danach in ihm zu kämpfen. Sag, o Gesandter, sag, in ihm zu kämpfen ist schwerwiegend, also eine große Sünde. Aber von Allahs Weg abzuhalten, es geht um die Mushrikin, die sich beschwert haben, und die Juden, die über diese zwei Sahabi, oder über diese kleine Gruppe von Sahabi sprechen, die einen Mushrik umgebracht haben, angeblich in den heiligen Monaten. Okay? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber von Allahs Weg abzuhalten und ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, zu verleugnen und von der geschützten Gebetsstätte Al-Masjid al-Haram in Mekka abzuhalten und deren Anwohner von ihr zu vertreiben, ist noch schwerwiegender bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also beschwert euch nicht. Was ihr gemacht habt, ist noch viel, viel schlimmer. Dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam selbst, der edelste, der überhaupt auf dieser Erde gelaufen ist, und die Muhajirun, die besten der Sahabe, besten Sahabe sind die Muhajirun, danach kommen die Ansar. Die besten der Gefährten des Propheten haben sie vertrieben aus ihren eigenen Wohnstätten, sodass sie nichts mehr mitnehmen durften. Und das haben sie auch noch getan in Dhul-Qa'dah, in einem Schutzmonat. Auch noch getan, aus Mekka vertrieben. Subhanallah. Dann sollen sie sich nicht beschweren. Sie vertreiben die ganzen Muhajirin, also die Sahabe, die aus Mekka raus, und den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, in einem Schutzmonat aus Mekka raus, und dann beschweren sie sich, wenn die Sahaba einen Kafir umbringen, bei dem nicht einmal sicher ist, ob er es wirklich in diesem verbotenen Monat getan hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala legt hier den Maßstab noch einmal korrekt an. Na'am. Dann hat Allah diesen Vers herabgesandt, und die Quraysh wollten die beiden loskaufen. Aber er stellte als Bedingung, sallallahu alaihi wasallam, dass er seine Freunde heil zurückbekommt. Und als er sie dann zurückbekommen hat, tauschte er sie aus und bekam dann seine Gefährten zurück. Und sie bekamen die Gefangenen zurück. Na. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, na. In diesem Vers übrigens, diese Antwort Allah subhanahu wa ta'ala auf die Mushrikin, darin ist ein Beweis dafür, dass wenn es zwei üble Taten gibt, die man begehen, wenn man eine Auswahl hat zwischen zwei üblen Taten und man muss eine von den beiden Taten begehen, dann begeht man diejenige, die weniger schlimm ist. Wenn man zwei üble Taten begehen, wenn man eine üble Tat begehen muss von zweien, dann wählt man diejenige aus und muss diejenigen auswählen, wo weniger Übel darin steckt. Also wie gesagt, natürlich, wenn man keine Wahl hat. Und Verfolgung ist schwerwiegender als Töten. Noch eine weitere Antwort. Verfolgung, Al-Fitna, hier ist gemeint die Verfolgung vom Islam zum Kufr und zum Schirk. Das ist noch viel, viel schlimmer als zu töten. Jemanden vom Islam abzubringen, ist noch viel schlimmer, als ihr sein Blut zu vergießen. Viel, viel schlimmer. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen. Und das weist darauf hin, dass die Kuffar und Quraysh, als sie die Muslime rausgeworfen haben aus Mekka, ihnen ging es nicht darum, dass sie irgendwie ihr Vermögen bekommen, weil sie ihn teilweise, wie wir erwähnt haben im letzten Mal, von Abu Sahib al-Rumi, als man ihm gesagt hat, du darfst da auswandern, aber du hinterlässt dein gesamtes Vermögen. Und dann haben gesagt, der Hadith bei Al-Hakim, man hat gesagt, er ist authentisch gemäß den Voraussetzungen von Bukhari und Muslim. Und wir haben gesagt, dass und den Qurayshiten ging es also nicht um das Vermögen selbst, sondern ihnen ging es darum, dass die Muslime vom Islam wieder sich abkehren. Und dass sie wieder zum Schirk und diese anfangen, diese Steine aus Mekka anzubeten, dieses Holz und die ganzen verschiedenen falschen Götter. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt haben, wenn sie es können. Aber Alhamdulillah, sie können es nicht, außer mit Allahs Erlaubnis. Sie können es nicht, außer mit Allahs Erlaubnis. Wer aber von euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Na, die Ulama, rahimahumullah, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen, haben folgende, über folgende Angelegenheit geredet. Jemand ist Muslim und hat natürlich seine Taten, hat natürlich viele Taten begangen, gute Taten begangen. Und angenommen, er wird ungläubig, oder ja, Billah. Er sagt etwas, was Kufr ist. Oder macht etwas, was Kufr ist. Und tritt dadurch aus dem Islam raus. Was ist dann mit seinen Taten? Wenn er wieder Muslim wird. Wenn er als Ungläubiger stirbt, die Sache ist klar. Er bleibt ungläubig. Aber was ist, wenn er wieder gläubig wird? Und zwar Imam Malik und Abu Hanifa, rahimahumullah, sie waren der Ansicht, dass sobald jemand aus dem Islam austritt, also abtrünnig wird, sobald er abtrünnig wird, in dem Moment sind alle seine Taten nichtig. Alle seine Taten ungültig. Alles, was er getan hat. Und darauf, wie heißt es, baut sich was auf. Darauf baut sich auf, wenn jemand Hajj gemacht hat, muss er die Hajj nochmal machen. Wenn Umrah Pflicht ist, dann muss er die Umrah nochmal machen. Und so weiter und so fort. Und das, na, ist eine wichtige Sache. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, er hat gesagt, die Taten sind erst nichtig, wenn man dann auch als Ungläubiger stirbt. Wenn man dann auch als Ungläubiger stirbt. Allerdings, wenn man ungläubig geworden ist und dann wieder Muslim wird, dann erhält man seine gesamten guten Taten wieder zurück. Und der Beleg von Imam al-Shafi'i war die Aussage Allahs in diesem Vers. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, er hat gesagt, das ist eine Voraussetzung. Und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Wer also nicht stirbt als Ungläubiger, eben nicht. Und die anderen Imame wie Imam Malik und Abu Hanifa haben sich auf andere Verse gestützt, wie zum Beispiel وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und würden, also Allah sagt über die Propheten, hätten sie Allah etwas beigesellt, Schirk begangen, Polytheismus, Götzendienerei, Vielgötterei, hätten sie Schirk begangen, dann würde das, was sie getan haben, hinfällig werden. Dann würde das, was sie getan haben, also sie haben verstanden, dass sobald sie Schirk begehen, einen großen Kufr begehen, dann sind ihre Taten hinfällig geworden. Wallahu a'lam. Und wir hatten im Fiqh erwähnt, dass es am besten ist, am sichersten ist, dass man dann, wenn man Hajj mal gemacht hat, seine Hajj wieder wiederholt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor erretten, dass wir irgendwie was aussagen, was uns aus dem Islam rauswirft. Denn wie viele Menschen gibt es, die keine Muslime sind, obwohl sie glauben, Muslime zu sein? Allah sagt über diejenigen, die als Ungläubige sterben, das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Und in einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. Sie wollen aus dem Feuer herausgehen und sie werden nicht aus ihm herausgehen können. Diejenigen aber, die glauben und diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs Weg abmühen, sie erhoffen auf Allahs Erbarmen. Abdullah ibn Jahsh, der Führer dieser Kompanie, die Kuffar erforschen sollten, bei Nakhla, und seine Leute, Abdullah ibn Jahsh, und seine Leute waren, also sie hatten sich Sorgen gemacht. Hat ihr Dschihad, den sie jetzt gemacht haben, wo der Prophet sie aus Asam ausgesandt hat, und diesen Auftrag, den sie erledigen sollten, sie sollten erforschen und so, wurde jetzt zunichte gemacht? Dafür, dass sie jemanden umgebracht haben, den sie nicht hätten umbringen dürfen? Das hatten sie ihre Sorgen. Dass ihre Dschihad nicht von Allah belohnt wird. Aber als Allah diesen Vers abgesandt hat, waren sie erleichtert. Sie waren erleichtert, dass sie für ihren Dschihad doch noch belohnt werden. Na'am. Und bei Ibn Hisham übrigens war es die letzte Nacht von Rajab. Also da war es nicht klar, Rajab oder Sha'ban. Okay? Da war es nicht klar, ist es noch Rajab die letzte Nacht oder ist es schon Sha'ban? Wallahu a'lam. Aber kommt aufs Gleiche hinaus. Kommt aufs Gleiche hinaus. At-Tabari, rahimahullah, sagte, es gibt unter den Tafsir-Gelehrten keine Meinungsverschiedenheit, dass es sich bei diesen Versen um das Ereignis von Abdullah ibn Jahsh handelt. Diese Erzählung ist also bei At-Tabari, bei Ibn Abi Hatim, Ibn al-Munzir, At-Tabarani, Al-Bayhaqi und der Sanad ist laut Al-Shawkani, rahimahullah, sahih. Na'am. Wallahu a'lam. Diejenigen aber, die glauben und diejenigen, die auswandern, weswegen Hijra machen, vor solcher Fitna, also wenn jemand seine Religion nicht ausleben kann irgendwo, den Islam nicht ausgehen, dann ist es sowieso Pflicht für ihn, das Land zu verlassen. Diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs abmühen, sie erhoffen auf Allahs Erbarmen. Und darin ist ein Beweis dafür, dass wenn man wirklich auf Rahma von Allah hofft und das verlangt, dann handelt man. Diese Gefährten, radiallahu anhum, die ausgewandert sind aus Mekka nach Medina, sie haben Allah gezeigt durch Handlung, dass sie wirklich Allahs Barmherzigkeit wollen und nicht die Güter dieses Lebens. Und das hat sich gezeigt in ihrer Handlung selbst. Und sie haben, und dieser Vers ist auch ein Beweis dafür, dass man sich nicht auf die Taten verlässt, die man tut, sondern auf Allahs Barmherzigkeit verlässt, die Allah subhanahu wa ta'ala einzuteilen lassen wird. Und die Taten, die man tut, sind ein Grund dafür, dass man Allahs Barmherzigkeit inshallah erlangen wird. Aber wie viele Menschen vergibt Allah subhanahu wa ta'ala, die trotzdem nicht viel Gutes getan haben? Allah ist zu allem imstande und Allah, wie er diesen Vers abgeschlossen hat, er sagte eine edle Eigenschaft von sich selbst, Inna wallahu ghafurur rahim, Allah ist allvergebend und barmherzig. Er vergibt also jede Sünde, auch al-Shirk und al-Kufr, wenn man nicht in diesem Zustand stirbt. Wenn man als Muslim stirbt und Tauba gemacht hat von seinen Sünden, Allah vergibt einem. Und wenn man als, selbst wenn man Jude oder Christ gewesen ist und ein Muslim geworden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem vergeben, den Götzendienst, den man begangen hat, während man Jude oder Christ gewesen ist. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.